Universe von Pick a Piper aus Kanada. Electronic Dance Music, Structures, Afrobeat, Polyrhythmic Percussion, Atmospheric Sound Design and Loopy Melodies. So lautet die Einordnung des Netlabels Bad Panda Records. Und wer sich wie ich bei dem Sound an Caribou erinnert fühlt, der liegt gar nicht mal so falsch. Hinter dem Projekt steckt nämlich ein gewisser Brett Weber. Und der ist bei Caribou für die Rhythmus-Sektion verantwortlich. Links zur Musik gibt's auf radiofrequency.net. Und genau darum geht's hier, um freie Musik aus dem Netz. Und die ist, wie gewohnt, bunt. Jazz und Swing treffen hier auf Hip-Hop, Post-Rock trifft auf deutsche Texte und elektronische Sounds wird es auch geben in der nächsten Stunde, zum Beispiel vom Dusted Wax Kingdom. Thank you. took mind ever you. Forever and Ever von Boogie Belgique aus, na klar, Belgien, aus Gent, um genau zu sein. Nightwalker One heißt das aktuelle Album des Produzenten und das Netlabel Dusted Wax Kingdom bezeichnet das passenderweise als Swing Hop. It happens when you have more swing than hip in Hip-Hop. Ja, mit dieser lustigen Nachricht kontaktierte mich das Label Dusted Wax Kingdom via Twitter. Charmant klingende Jazz- und Swing-Samples treffen bei dieser Musik auf wirklich dicke, derbe Hip-Hop-Beats und so ein paar elektronische Sounds smuggeln sich da auch noch immer wieder zwischen. Absolut empfehlenswert. Und wir werden später auch noch ein Stück aus diesem Album hören. Zuerst begeben wir uns aber langsam in Richtung der Gitarren. Wir hören Grumpus aus Boston mit dem Stück Banana Peppers. Merkwürdiger Name und wunderbarer Sound irgendwo zwischen Pop und Indie. I ran afraid of the shadows over me. Slowly they would get under my skin. I ran afraid, just a little guy in the big mean world. Hot summers and a winter with them. Those things so small these days in the room. Buddy and light the way. It used to come when your hair is turning gray. Well, never mind, I guess I'll be on my way. Grumpus aus Boston, USA war das. Dahinter steckt ein junger Mann, der nicht wirklich viel über sich zu sagen hat. Hi, my name is Graham Stevenson and I make music under the name Grumpus. Mehr teilt er nicht mit der Welt. Banana Peppers heißt das eben gehörte Stück und das findet ihr auf seiner brandneuen Grumpus EP. Die erschien Ende Mai im Selbstverlag bei der Musikplattform Bandcamp. Auf eine ähnliche Weise hat auch das Bochumer Post-Rock-Quartett Millhaven Musik veröffentlicht. Neben dem Gratis-Download ihrer aktuellen Automata-LP gibt es auch eine Vinyl-Version, die ich euch wirklich stärkstens ans Herz legen möchte. Hier hört ihr warum. Musik zum Ein- und Abtauchen von Millhaven. Thank you. Torf sind das mit Bodengewinn. Niemand ist, heißt das aktuelle Album der Osnabrücker. Und das ist als Werkschau und Resümee aus 7 Jahren Bandgeschichte zu verstehen. Das schreiben die Musiker auf ihrer Webseite. Das Album besteht aus Instrumentalstücken, aber es gibt natürlich auch Songs mit Gesang und die bewegen sich irgendwo zwischen Indie und Krautrock. Wir hören jetzt einen Song mit Gesang, Marktversagen. In dem Stück formuliert die Band eine Kritik an Webunternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Facebook, Google und Co., die unser aller Leben, zumindest das Digitale, komplett vermarkten. Sagen, das ist schwer zu ertragen, aber schön anzusehen, bitte weitergehen. Wir haben Marktversagen, das uns alle betrifft. Wir posten und bewerten, verdienen daran nicht. Marktversagen, doch das gilt nicht für die, die die Struktur aufbauen, deren Sohn uns einzieht. Wir haben Marktversagen, da gibt es viele Fragen. Wer bisher nichts verdient, ist voller Häme und Spott. Wer um sein Einkommen bangt, wird aggressiv und wie Gott. Meine Zeit der Plattform, mache sie wertvoll und reich. Ich kaufe Tablet, Kopfhörer, Netzwerk, Mobiltelefon, Programme, Spiele, Apps, was denn noch? Ich gebe euch mein Geld, mach euch reich. Wollt ihr leben? Marktversagen von Korff aus Osnabrück. Die Download-Version des Albums Niemand ist gibt's zum Pay-What-You-Want-Preis bei Bandcamp und optional auch als CD. Am besten, ihr surft einfach mal die Webseite der Band an, von-korff.eu. Dort findet ihr die Webseite. Von deutschsprachigen Indie-Klängen kommen wir nun zu selbstgemachten Elektrosounds, die auch eine neue Rubrik hier bei Frequency einläuten werden, und zwar die Song Story. Ich habe im Netz mal rumgefragt, ob mir Musiker oder Hörer nicht gerne ihre ganz persönliche Songgeschichte erzählen wollen, wie der eigene Song entsteht. Stand, warum man diesen einen bestimmten Song gut findet, wie man heutzutage überhaupt Musik im Netz findet und so weiter. Die erste Audionachricht bekam ich von Marco Trovatello. Der hat mir die Geschichte seines Stückes Riffzone erzählt. Hier also die erste Frequency Song Story von Marco Trovatello. Kurz umreißen könnte man die Geschichte des Stücks mit von der Ferienhausküche bis in die Space Night. Das hat damit zu tun, dass ich die akustische Gitarre, die man auf dem Stück hört, in einer Ferienhausküche aufgenommen habe und sogar der Hall oder dieser Raumklang, den man da hört, aus der Küche selbst stammt, denn die war nämlich fast vollständig gekachelt. Aufnahmeprozess bei diesem Stück war ein langwieriger. Erstmal hat so ein Basispart dieses Stückes sehr lange rumgelegen, bevor ich dann wirklich wusste, was ich damit anfangen würde oder wie ich das zu Ende arrangieren könnte. Naja, und im Moment läuft dieser Track in der Space Night, die, wie sicher einige Hörer wissen, bekanntlich mit CC-Musik gerettet wurde, Und ja, das insgesamt ist einfach eine wahnsinnig schöne Sache. Ein Track, von dem ich niemals dachte, dass er das Licht der Öffentlichkeit erblicken würde, dass der dann auch noch damit geadelt wird, dass er in der Space Light läuft. Das ist schon eine ganz besonders schöne Sache. Und das ist die Geschichte von Riffzone. Thank you. Riffzone von Marco Trovatello, der vorher erzählt hat, wie dieser Song zustande kam. Falls ihr auch eine Songstory habt, dann her damit. Ich möchte gerne Geschichten sammeln über unbekannte Künstler, die man unbedingt kennen sollte, Songs, die euch gerade wichtig sind und warum. Und ich möchte natürlich auch hören, wie ihr Musik sucht und findet oder einfach auch nur eine Songempfehlung. Hätte ich auch gern von euch. All das will ich natürlich nicht als Text, sondern als Tonaufnahme, denn das Ganze soll hier gesendet werden. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mitmacht. Wie das alles genau funktionieren soll, habe ich auch nochmal aufgeschrieben, und zwar auf radiofrequency.net. For You von Toos, einem geheimnisvollen Künstler, über den nicht einmal das eigene Label wirklich weiß, wer dahinter steckt. Twitter, Facebook und Soundcloud sind zwar mit Musik, aber ohne jegliche Info bestückt. Ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, das ist alles unklar. Das Profilbild zeigt nur einen Oberkörper einer wahrscheinlich männlichen Person im weißen Shirt. Der Kopf ist dabei verdeckt von Rauch bzw. Nebel. Und das Cover einer EP zeigt nur den Hinterkopf einer Frau. Da wird ganz offensichtlich viel Zeit und Mühe investiert, und zwar in das eigene Verschleiern. Egal, wir hören noch ein Stück dieses geheimnisvollen Künstlers, For You mit PMS von der Between Ones and Threes EP. kiss won't mean goodbye all over the world. Then we'll have time for things. Sound erkannt, Jazz und Swing treffen auf Hip-Hop, vielleicht klingelt es schon. Zu Beginn der Sendung hatte ich ja bereits erwähnt, dass es noch ein Stück von Boogie Belgique geben wird. All Over the World war das von der Nightwalker LP, absolut großartig, unbedingt runterladen. Das könnt ihr tun und zwar bei Dusted Wax Kingdom. Links dorthin findet ihr natürlich im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Und mit diesem Verweis ins Netz leite ich mal langsam das Ende dieser 70. Frequency-Episode ein. Und die endet musikalisch fast, wie sie begonnen hat. Und zwar mit Pick a Piper aus Kanada. Wir hörten ja zu Beginn das Stück All Her Colors. Und genau das hören wir nochmal, allerdings im Remix von Sun Glitters. Und mit diesen wunderbaren Klängen sage ich Christian Grasse wie immer vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.